За что дух гор превратил великанов в горы? Wie Eiger, Mönch und Jungfrau entstanden sind. Sage aus dem Berner Oberland. Das weltbekannte Dreigestirn in der Berner Alpen, Mönch 4099 Meter, Jungfrau 4158 Meter und Mittelegrigrat am Eiger 3970 Meter, sind beliebte Ziele für jedes Bergsteigerherz. Auf Wengernalb lebte einst eine ganze Riesenfamilie. Vater, zwei Söhne und eine Tochter. Als der Vater noch jung und die Kinder noch klein waren, vertrugen sie sich mit den Menschen, ja, sie standen mit ihnen auf gutem Fuße. Mit zunehmendem Alter jedoch wurde der Riesennetti wunderlich und ungesittet, wollte mit niemandem mehr gut Freund sein und hatte stets Lust, mit allen Leuten Streit anzufangen und mit grober Faust reinzuschlagen. Die Kinder waren von seiner Art, wurden igelstachlig und nahmen auch gar leicht üble Laune an. Wer über die Wegernalb musste, ward von den Bösewichtern geplagt, die selbst vor der ärgsten Missetat nicht mehr zurückschreckten. Einmal kam ein armes, altes Mäntli in schäbigen Grieshosen über die Scheideck und bat die reichen Riesen auf Wengernalb um einen Trunk Milch. Doch sie fuhren es hart an, sie hätten hier oben keine überflüssige Milch, ein solcher Schluffi solle Wasser saufen, wenn ihn der Durst quäle. Das Männchen aber war kein Schlupfhans, sondern ein Berggeist und stärker als alle Riesen der Welt. Es tat einen fürchterlichen Schwur und verkündete mit Donnerstimme: »Hart seid ihr und ihr sollt noch härter werden!« Siehe, da begann die Sippschaft der bösen Riesen mit einem Mal zu wachsen, hoch und immer höher, und sie wurden zu Fels und Eis. Der Vater zum Eiger, die Söhne zum weißen und schwarzen Mönch und die Tochter zur Jungfrau.